Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Patriot oder Vaterlandsverräter, der Fall Kuklinski im Kalten Krieg, eine Sendung von Siegfried Buschlüter. Der Brief kam aus Wilhelmshaven und war an die amerikanische Botschaft in Bonn adressiert. USA Embassy Bonn Express stand in Großbuchstaben auf dem Umschlag. Embassy war falsch geschrieben, mit anfangs A statt mit E. I'm sorry for my English, begann das Schreiben, das in einem zweiten Umschlag enthalten war. Es war für den US-Militärattaché bestimmt. In holprigem Englisch gab sich der Absender als Ausländer aus einem kommunistischen Land zu erkennen und bat um ein Geheimtreffen mit einem US-Armeeoffizier. Er habe nicht viel Zeit, schrieb der Unbekannte, der den Luftpostbrief mit PV unterschrieben hatte. Er werde bei seiner Ankunft in Amsterdam den US-Militärattaché anrufen. Wer immer den Anruf entgegennehme, müsse Russisch oder Polnisch sprechen. Es war der 14. August 1972. 4 Tage später kam es im Zentralhotel von Den Haag zu dem gewünschten Treffen. Aus Bonn angereist, 2 als US-Armeeoffiziere getarnte Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes CIA. Oberst Henry Morton, der eine, Walter Lang von der fiktiven Programmauswertungsgruppe der US-Armee, der andere. Beide Namen Pseudonyme. Anders dagegen der dritte Mann, mit dem gebrochenen Englisch, der es so eilig hatte mit dem Geheimtreff. It have no many time, hatte er geschrieben. Und nun stand er vor ihnen, gab ihnen die Hand. Mit festem Griff, wie sich Walter Lang später erinnerte. Doch eiskalt sei sie gewesen. Mein Name ist Richard Kuklinski, geboren in Warschau am 13. Juni 1930, Oberstleutnant im polnischen Generalstab. Und so begann eine der faszinierendsten Spionagegeschichten des Kalten Krieges. Im Brennpunkt ein Mann, der über nahezu ein Jahrzehnt die CIA mit den brisantesten militärischen Geheimunterlagen der Sowjetunion und des Warschauer Pakts versorgen sollte. Insgesamt 40.265 Seiten, darunter Angriffspläne des Warschauer Pakts, die Pläne für die Verhängung des Kriegsrechts in Polen und die Zerschlagung von Solidarność, Unterlagen über Waffen und Strategien, Befehlsstrukturen und Führungsbunker. Für ihn sei Oberst Kuklinski einer der wichtigsten Agenten der gesamten Nachkriegszeit gewesen, sagt Robert Gates, ehemaliger CIA-Direktor. Well, I would consider Colonel Kuklinski one of the most important agents that we had in the whole post-war period. Fritz Irmart, langjähriger enger Mitarbeiter von Gates, ordnet Kuklinski in eine Reihe ein mit so legendären Figuren wie Oberst Oleg Penkovsky, der in der Kuba-Krise den Amerikanern wertvolle Informationen über das Atomraketenarsenal der Sowjetunion verriet. He was up there with Penkovsky and other legendary figures. Auch für Aris Pappas, der 1981 im CIA-Büro für Sowjetanalysen mit der Auswertung aller Informationen über das Kriegsrecht in Polen beauftragt war, zählt Kuklinski zu den 2 oder 3 Top-Agenten, die je für den Westen und die USA gearbeitet haben. In my opinion, Colonel Kuklinski was one of the top 2 or 3 agents ever to have worked for the West and for the United States. Penkovsky wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Kuklinski wurde zum Tode verurteilt und später rehabilitiert. Nicht zuletzt aufgrund der Intervention von Zbigniew Brzezinski, Sicherheitsberater Jimmy Carters. Kuklinski habe große Opfer gebracht und sein Leben aufs Spiel gesetzt, sagt er. He sacrificed an enormous amount and he risked his life for several years, literally every day. Radek Sikorski, ehemaliger stellvertretender polnischer Außen- und Verteidigungsminister, sieht in Kuklinski eine tragische Figur, vergleichbar mit dem deutschen Widerstandskämpfer Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. I view him as one of those tragic figures, like Colonel Stauffenberg, who made a very difficult moral decision to betray his state of which the uniform he was wearing for what he saw as the benefit of his country, of his people. Er habe die schwierige moralische Entscheidung getroffen, den Staat, dessen Uniform er trug, zugunsten seines Landes und seines Volkes zu verraten. Es gibt 2 Männer, denen Kuklinski besonders vertraute und die ihm nahe standen. Der eine ist Benjamin Weiser, Reporter der New York Times und Autor des Buchs A Secret Life. Er lernte Kuklinski 1992 kennen, als er noch bei der Washington Post war. I met Colonel Kuklinski in 1992. I was a reporter at the Washington Post, had learned a little bit about his case. Absolut fasziniert war er von seiner Geschichte, von der damals nur Bruchstücke bekannt waren. Kuklinski lebte zu dem Zeitpunkt bereits in Amerika, unter dem Schutz der CIA, mit einer neuen Identität, die er nach seiner Ausschleusung 1981 aus Warschau erhalten hatte. Wie er später erfuhr, war der Geheimdienst dagegen, dass ihr Ex-Agent mit dem Reporter redete, überließ Kuklinski jedoch die Entscheidung. Und er wollte reden, seine Geschichte erzählen, die Gründe für sein Verhalten darlegen. Und so trafen sich die beiden in einem kleinen Hotelzimmer in einem Vorort von Washington in Virginia und begannen eine Unterredung, die, so sagt Weiser, mehr als 10 Jahre andauerte. We had a great first week of meetings in a little hotel room in suburban Virginia. And that began a conversation in many ways that lasted for about 10 or 11 years. Die andere Vertrauensperson in Kuklinskis Leben war David Forden, ehemaliger Büroleiter der CIA in Warschau. Ihm gaben seine Vorgesetzten den Auftrag, Kuklinski als Case Officer zu betreuen. Mehr als 30 Jahre später erinnert sich Forden noch genau an seine erste Begegnung mit Kuklinski. Sie fand statt in einer konspirativen Wohnung in Hamburg im Juni 1973. Exactly. In what we call a safe house, a nondescript building, a nondescript room in that building in Hamburg in June or so of 1973. Anders als die beiden als Armeeoffiziere getarnten CIA-Mitarbeiter beim ersten Treffen in Den Haag, beschloss Forden, sich als CIA-Mann vorzustellen. Ich wollte ihn nicht über einen längeren Zeitraum hinters Licht führen, sagt Forden. Mir war wichtig, dass Kuklinski volles Vertrauen zu uns hatte. Und so stellte er sich auf Polnisch vor als Daniel von der CIA. So in the initial greeting I introduced myself in Polish as Daniel from the CIA. But Daniel wasn't your real name, was it? Of course not. Daniel was your son's name. Well, that was my son's name and I used it as an operational alias. Als Decknamen benutzte David Forden den Vornamen seines Sohnes. Zwischen Daniel und PV, PV stehe für polnischer Wikinger, sagte er einmal lachend, sollte sich in den folgenden Jahren ein ungewöhnlich enges, freundschaftliches Verhältnis entwickeln. Kuklinski habe außer ihm niemanden in Warschau gehabt, dem er sich in seiner fast 10-jährigen Agententätigkeit habe anvertrauen können. Sogar seiner eigenen Familie habe er sein Geheimnis erst in den letzten Tagen vor seiner Ausschleusung verraten. In Benjamin Weisers Buch »A Secret Life« ist der Briefwechsel zwischen Daniel und Kuklinski nachzulesen. Briefe zwischen Freunden und immer wieder der Rat von Daniel an Kuklinski, nicht unvorsichtig zu handeln, keine unnötigen Risiken einzugehen. The importance of your security, of your well-being and that of your family is unmatched by any other consideration. Deine Sicherheit, dein Wohlergehen und das deiner Familie haben absoluten Vorrang. Natürlich werden wir jedes deiner Päckchen studieren und von den Unterlagen profitieren, die du so geschickt ausgewählt und kopiert hast. Sie werden wie immer von größtem Wert für meine Regierung sein. Aber immer schauen wir beim Öffnen der Sendungen nach einer persönlichen Mitteilung von dir, um zu erfahren, ob du okay bist. Okay. Dabei war sich Kuklinski der Gefahr, die er sich durch seine Agententätigkeit aussetzte, durchaus bewusst. Er habe viel darüber nachgedacht, wie er seine Familie vor dem Schlimmsten bewahren könne, schreibt er in einem Brief von Daniel. I believe that they never even suspect that when I leave on my risky short meetings, I bid them a discreet farewell. Ich glaube nicht, dass sie ahnen, wenn ich das Haus für meine kurzen, riskanten Begegnungen verlasse, dass ich mich jedes Mal innerlich von ihnen verabschiede. Wenn alles gut geht und ich sicher zurückkehre, kann ich kaum verbergen, wie froh ich bin. Richard Kuklinski machte Karriere im Verteidigungsministerium in Warschau. Er wurde mit der Planung von Militärmanövern des Warschauer Pakts betraut und schließlich stellvertretender Chef der Hauptverwaltung Operationen sowie Verbindungsoffizier zwischen dem polnischen Generalstab und dem Warschauer Pakt. Sein Auftrag, so wurde ihm gesagt, sei die Vorbereitung eines Krieges gegen den Westen, eines Angriffskriegs. 1968 erlebte er den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei und nahm mit Empörung zur Kenntnis, dass polnische Truppen an der Invasion des Nachbarlandes beteiligt waren. Als 2 Jahre später, im Dezember 1970, die polnische Regierung der Armee den Befehl erteilte, auf streikende polnische Hafenarbeiter zu schießen, stand Kuklinskis Entschluss fest. Doch nicht an Spionage, dachte er, wie Benjamin Weiser betont, und nicht an die CIA. Im Fall eines sowjetischen Angriffs auf Westeuropa wollte er zusammen mit anderen gleichgesinnten polnischen Offizieren dafür sorgen, dass NATO-Truppen ungehindert ins Land einrücken könnten. That the Poles would secretly conspire to enable the Western forces to prevail and to come in and not fight back. Diesen Plan trug er den beiden US-Armeevertretern bei seinem Geheimtreffen im August 1972 in Den Haag vor. Doch sie verwarfen ihn als unrealistisch und überredeten Kuklinski, auf seinem Platz zu bleiben und die Amerikaner auf dem Laufenden zu halten. Um Kontakt zur US-Armee aufzunehmen, hatte sich Kuklinski bei seinem Dienstvorgesetzten grünes Licht für eine Erkundungsfahrt mit 8 oder 9 Offizieren durch deutsche und holländische Häfen geben lassen. Das Schiff, ein im Zweiten Weltkrieg versenktes deutsches Segelboot, hatte er selber umgebaut und seetüchtig gemacht. Er taufte es auf den Namen Legia, Legende. Am 11. August 1972 legte die Legia in Wilhelmshaven an. Und hier schrieb er den Brief, mit dem alles begann. Die Operation Gall, Möwe, der Codename für Richard Kuklinski. Im Sommer 1980 spitzte sich die Lage in Polen dramatisch zu. Im Gefolge von Preiserhöhungen für Lebensmittel kam es zu Protesten und Arbeiterunruhen. Am 14. August traten 100.000 Werftarbeiter in Danzig in den Streik, nachdem eine Arbeiterin 5 Monate vor der Pensionierung fristlos entlassen wurde, weil sie die Zeitung der Freien Gewerkschaft verteilt hatte. Solidarność wurde geboren. In seinem Buch From the Shadows schreibt Robert Gates, damals persönlicher Referent von CIA-Direktor Stansfield Turner, die CIA habe die Entwicklung in Polen mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Niemand war an ihren Analysen mehr interessiert als Präsident Carters Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski. Am 3. September bat er Turner um eine Einschätzung, wie groß die Gefahr einer sowjetischen Intervention sei. Brzezinski wollte die sowjetische Führung rechtzeitig wissen lassen, dass sich die USA im Fall einer sowjetischen Invasion anders verhalten würden als bei früheren Interventionen in der Tschechoslowakei und 1956 in Ungarn. I felt also very strongly that it would be important and constructive to advise the Soviet leadership in advance that the posture of the United States in the event of a Soviet intervention in Poland would not be like the posture of the United States during the earlier Soviet interventions in Czechoslovakia and back in 1956 in Hungary. Nach mehreren zunehmend besorgten Einschätzungen der Lage durch die CIA übermittelte Präsident Carter am 3. Dezember Kreml-Chef Leonid Brezhnev auf der Hotline, der direkten Faxverbindung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml, eine unmissverständliche Warnung. Unsere Beziehungen würden höchst nachteilig betroffen, wenn der polnischen Nation eine gewaltsame Lösung aufgezwungen werden sollte, hieß es in der Note. Wenige Tage später, am 7. Dezember, gab das Weiße Haus eine weitere Erklärung heraus, in der die Sowjets erneut vor den Folgen einer militärischen Intervention in Polen gewarnt wurden. Der Warnung lagen Informationen zugrunde, die Oberst Kuklinski am 4. Dezember der CIA übermittelt hatte. Doch der Einmarsch blieb aus. Waren es Carters Warnungen, die die Sowjets von der Invasion abhielten? I cannot make that judgment and I certainly would not make that claim. Dieses Urteil könne er nicht abgeben und diese Behauptung würde er auch nicht aufstellen, sagt Brzezinski. Neben den Warnungen des Weißen Hauses hätten die Sowjets jedoch berücksichtigen müssen, dass die USA ihre Intervention in Afghanistan nicht völlig passiv verfolgen würden. Ganz im Gegenteil. By then, the Soviets were already involved in Afghanistan. And they knew that we were not entirely passive in response to that intervention in Afghanistan. If anything, quite to the contrary. Auch über die Vorbereitungen zur Ausrufung des Kriegsrechts in Polen wurden die Amerikaner von Kuklinski aus erster Hand unterrichtet. Absolut kritisch seien seine Informationen gewesen, sagt Robert Gates, zu dem Zeitpunkt der zuständige CIA-Mann für die Sowjetunion und Osteuropa. Through him, we had a very good window into what the Soviets were thinking and what they were planning, and both the resistance and the acquiescence of the Polish leadership at various times during the crisis. Er habe ihnen einen guten Einblick in Denken und Planen der Sowjets sowie in Widerstand und Nachgeben der polnischen Führung zu verschiedenen Zeitpunkten der Krise vermittelt. Kuklinski habe mehr geliefert als nur Einzelinformationen oder Bruchstücke, sagt auch Aris Pappas, der in der CIA mit der Auswertung der Informationen über das Kriegsrecht in Polen beschäftigt war. Er habe die Entscheidungsprozesse der polnischen und sowjetischen Führung verständlich gemacht. Dieses Verständnis fehle in den meisten Geheimdienstoperationen, Da sehe man gewöhnlich nur Fragmente der Realität. He represented something that's often lacking in most intelligence operations, which are usually an ability only to see fragments of the total reality. Strategische Transparenz nennt Fritz Ermert, was Kuklinski aufgrund seiner Informationen über die Sowjetunion und den Warschauer Pakt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vermittelt habe. Ihr größter Wert habe darin gelegen, dass die USA mit einer angespannten politischen Situation umgehen konnten, ohne Gefahr zu laufen, versehentlich oder durch Fehleinschätzung in einen Krieg zu stolpern. And the greatest value of that was that it permitted us to deal with a tense confrontational situation, political situation in the early 80s, without danger of stumbling into a war by accident or miscalculation. Als in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht in Polen ausgerufen wurde, befand sich Oberst Richard Kuklinski bereits in den USA. Anfang November hatte ihn die CIA mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen unter abenteuerlichen Umständen aus Warschau herausgeholt. In einem Dienstwagen der US-Botschaft wurden sie in Pappkartons versteckt nach Berlin geschleust und einige Tage später von Frankfurt aus nach Washington geflogen. So entkam Kuklinski nur knapp seiner Enttarnung. Kurz zuvor hatte der polnische Generalstab, wahrscheinlich aufgrund eines Hinweises der Sowjets, erfahren, dass die Pläne für die Verhängung des Kriegsrechts an die CIA verraten worden waren. Kuklinski war einer der wenigen, die über das Original der Pläne verfügten. Mehr als ein Jahrzehnt lebte Kuklinski mit seiner Frau Hanka und seinen beiden Söhnen Bogdan und Waldemar abgeschirmt und unerkannt in den USA. Im Mai 1984 war er von einem Militärgericht in Warschau in Abwesenheit als Deserteur und Vaterlandsverräter zum Tode verurteilt worden. Und erst nach langer, kontroverser Debatte in Polen und nicht zuletzt durch persönliche Intervention Brzezinskis wurde das Urteil am 22. September 1997 aufgehoben. Kuklinski, so hieß es, habe aus höherer Notwendigkeit gehandelt. Das Ende des Falls Kuklinski, aber nicht das Ende der Debatte, denn es gab Zustimmung und Widerspruch, sagt Radek Sikorski und erinnert an eine öffentliche Erklärung von 30 pensionierten kommunistischen Generälen. Wenn Kuklinski ein Held ist, sind wir Verräter, hätten sie gesagt. Und, meint Sikorski, da sei etwas dran. When the charges were lifted against him, 30 communist generals protested, saying that if he's a hero, then we are traitors. And one sort of agrees with them. 6 Monate später flog Richard Kuklinski zum ersten Mal zurück in seine Heimat. Die Stadt Krakau hatte ihn zum Ehrenbürger ernannt. Das Ende einer, wie er sagte, 25 Jahre dauernden Reise in ein freies Polen. Im November 1999 wurde Kuklinski auf einer Konferenz der Texas A&M University in College Station für seine Verdienste gewürdigt. CIA-Direktor George Tenet pries ihn als einen Helden des Kalten Krieges, als einen Mann, der aus Überzeugung gehandelt habe und seinem Gewissen gefolgt sei, auf einem Weg tödlicher Gefahren. Er fühle sich zutiefst geehrt, seine vielen anonymen Kameraden zu vertreten, die auf beiden Seiten der Front des Kalten Krieges gedient hätten, entgegnete Kuklinski. I am deeply honored to represent my many anonymous comrades who served on both sides of the front line. Und sichtlich bewegt, ich bin froh, dass unser langer, harter Kampf nicht nur meinem Land, sondern vielen anderen Menschen auch Frieden, Freiheit und Demokratie gebracht hat. I am pleased that our long, hard struggle has brought peace, freedom and democracy not only to my country, but to many people, other people as well. Richard Kuklinski starb in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar letzten Jahres im Alter von 73 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Florida an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine sterblichen Überreste wurden auf einem Friedhof in Warschau beigesetzt, zusammen mit seinem ältesten Sohn Waldemar. Er kam 1994 bei einem Verkehrsunfall ums Leben, 6 Monate nach dem tragischen und immer noch ungeklärten Tod seines jüngeren Bruders Bogdan. Er wurde nach einer Taucherexpedition vor der Küste Floridas als vermisst gemeldet. Das war Hintergrundpolitik. Heute Patriot oder Vaterlandsverräter, der Fall Kuklinski im Kalten Krieg. Eine Sendung von Siegfried Buschlöter, Redaktion Bernd Kalliner.